Seine Stimme ist der Soundtrack der Disco-Musik. Es ist der Soundtrack zum Film Saturday Night Fever, der Soundtrack der 70er Jahre. Barry Gibb, der letzte noch Lebende der drei Bee Gees, wird 70. Und auch wenn Stayin' Alive eins ihrer größten Markenzeichen ist, ist es nicht Barrys Lieblingslied aus all den vielen Songs der Bee Gees. Ich genieße Staying Alive nicht. Das wird alles so weit oben gesungen. Mir gefallen Lieder wie How Can You Mend a Broken Heart oder Lonely Days. How Can You Mend a Broken Heart war der erste Nummer 1 Hit für die Bee Gees in den USA. Barry Gibb lebt seit den 70er Jahren in Miami. Inzwischen hat er neben dem britischen auch den US-Pass in der Schublade. Und auch wenn er Songs mit Ikonen wie Michael Jackson oder Barbra Streisand gesungen hat, waren Live-Auftritte für ihn immer eine aufregende Sache. But I get that feeling of butterflies. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Es ist aufregend und live ist kein Platz für Versagen. Das ist spannend. There's no room for failure. So that's exciting. Schulterlange, inzwischen graue Haare und Bart, das ist geblieben. Die Glitzerhemden, die den Blick auf die behaarte Brust großzügig offenlegten, mussten meist schwarzen Outfits weichen, wobei die obersten Hemdknöpfe oft immer noch offen sind. Maurice und Robin, die Zwillinge der Bee Gees, sind beide inzwischen tot. Den Grammy fürs Lebenswerk holte Barry Gibb, der älteste der Brüder, für sie 2015 mit ab. Because it is a lifetime. Es ist wirklich ein ganzes Leben. Uns gibt es seit mehr als 50 Jahren. Wir sind das alle zusammen, auch wenn meine Brüder nicht hier sein können. Barry fühlt sich als Teil eines Puzzles, Rädchen in einer Maschine. Und auch wenn er sich bei seinem ersten Solo-Auftritt nach ihrem Tod ziemlich einsam auf der Bühne vorkam, hat er weitergemacht. Er, der Sänger, Texter, Komponist und Produzent. Ein paar Tage vor seinem 70. Geburtstag hat Barry Gibb nun ein neues Soloalbum rausgebracht. Es heißt In the Now. It's time for me to be ich wollte noch mal allen beweisen, dass ich ein Komponist bin und ich war ehrlich noch nie etwas anderes. And I really haven't ever been anything else but that. Doch egal, was auch immer er noch schreiben oder singen wird, Staying Alive wird immer an ihm kleben. Ein Klassiker, der bei Erste-Hilfe-Kursen inzwischen als Taktgeber für Herzdruckmassagen empfohlen wird. Dieses Jahr hat Barry Gibb es gerade noch beim Glastonbury Festival mit Coldplay gesungen. Und der Song ist doch auch gar kein so schlechter Soundtrack für ein langes Leben. Musik